Wie ich gerade auf Mastodon las, machen Artikel, die Aufregung in Kommentarspalten erzeugen, Texte erfolgreich. Okay, diesbezügliche Trigger können von Suchalgorithmen in solchen schnell gefunden werden, aber in Podcasts, die nicht transkribiert sind, möglicherweise nicht. Bedeutet das, dass sich in diesem Fall auf die Verschlagwortung verlassen wird? Das teste ich einfach mal, indem ich für diese Konserve Schlagwörter verwende, die meines Erachtens im Allgemeinen triggernd wirken. Und für den Fall, dass eine KI mit Sprachanalyse anspringt, hier die Worte nochmals in Audio. Vegan, Homöopathie, Demeter, Corona-Leugner, Kriminelle, Klimaleugner. All jenen, die sich diesen Podcast ob obiger Worte bis hierhin angetan haben, sei gesagt, dass sie nun ruhig abschalten können. Mehr kommt zu diesen Themen nicht. Ich danke fürs Mitspielen. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 128. In der letzten Konserve nörgelte ich über die Reifendrucksensoren meines Fahrzeugs. Dumm nur, dass dies recht zusammenhanglos war, weil ich von der Vorgeschichte nicht gesprochen habe. Oder vergessen habe, dass ich mal darüber sprach. Wie auch immer. Bekanntlich rede ich viel, wenn der Tag lang ist, nur merken kann ich mir das ganze Gesabbel nicht. Für den Fall, dass ihr es gegebenenfalls schon kennt, hier trotzdem nochmal die ganze Geschichte in episch und breit. Vor ein paar Wochen fuhr ich zur Arbeit und auf Höhe des Industriegebiets ging plötzlich und unerwartet die Warnleuchte für den Reifendruck an. Lies die Betriebsanleitung, war die zugehörige Anzeige. Das habe ich selbstverständlich nicht getan, denn ich weiß ja, was das Ding bedeutet. Entweder an mindestens einem Rad ist der Reifendruck zu gering oder mindestens ein Sensor arbeitet nicht vorschriftsmäßig. Das kann vorkommen, wenn die Batterie nachlässt und draußen herrschten Minustemperaturen. Auf dem Heimweg habe ich dann den Reifendruck geprüft und ja, er war 0,1 bar unter der Herstellerangabe. Deshalb habe ich etwas nachgefüllt und tatsächlich ging die Lampe aus. Prima, dachte ich, dann zeigt das Ding ja schon geringe Abweichungen an und ich kann mich sicher fühlen, falls ich mir mal eine Schraube reinfahre. Gut zwei Wochen tat sich nichts, aber dann leuchtete das Lämpchen erneut. Eine Reifendruckkontrolle ergab keine Abweichung. Ob's die Batterie ist? So fuhr ich mit gemischten Gefühlen weiter und irgendein Schlagloch später war das Lämpchen plötzlich wieder aus. Das Reifendruckkontrollsystem RDKS, die Älteren unter euch erinnern sich, und manche haben vielleicht auch noch keins, denn erst seit dem 1. November 2012 müssen alle in der EU neu homologierten PKWs, SUVs und Wohnmobile mit RDKS ausgestattet sein. Und seit dem 1. November 2014 müssen in der EU alle Erstzulassungen von PKWs, SUVs und Wohnmobilen über ein RDKS, Englisch TPMS, Tire Pressure Monitoring System, verfügen. Die Dinger gibt es in aktiv und passiv. Bei den aktiven Systemen wird der Reifendruck für jedes Rad einzeln angezeigt. Bei den passiven, wie meinem, gibt's nur die Warnleuchte. So dachte ich bislang, deshalb war ich erstaunt, als ich Folgendes in der Wikipedia las. Indirekte Systeme schließen passiv aus der Drehzahl der Räder auf einen Druckverlust. Zur Gewinnung der erforderlichen Daten wird auf die in Fahrzeugen sowieso vorhandenen Sensoren zurückgegriffen. Die Raddrehzahlen werden für ABS, ESP und ASR mit einer Zahnscheibe und einem Hallgeber abgetastet. Indirekte Systeme sind daher in der Regel im ABS-ESP-Steuergerät integriert. Vereinzelt existieren auch Lösungen mit eigenen Steuergeräten. Indirekte Systeme nutzen zur Drucküberwachung zwei physikalische Effekte. Abrollumfang. Im Falle eines Druckabfalls in einem Reifen verringert sich dessen Außendurchmesser, wodurch die Drehzahl dieses Rades in Relation zu dem anderen ansteigt. Es wird also festgestellt, wenn ein Rad sich im Vergleich zu den anderen drei Rädern durch Luftverlust des Reifens schneller dreht. Dieser Drehzahlanstieg wird als Druckabfall interpretiert und der Fahrer wird gewarnt. Da dieser Effekt nur auf dem Vergleich der Raddrehzahlen untereinander basiert, wird ein gleichzeitiger Druckverlust in allen Reifen, zum Beispiel durch vernachlässigte Reifendruckkontrolle durch den Benutzer, nicht erkannt. Frequenzeffekt. Die Räder weisen einen charakteristischen Schwingungsmodus auf, der als Schwingung zwischen Reifengürtel und Felge interpretiert werden kann. Da diese Schwingung druckabhängig ist, kann bei einer Verschiebung dieser Schwingung auf einen Druckverlust geschlossen werden. Da dieser Effekt radindividuell ist, können hier auch Druckverluste an allen vier Reifen gleichzeitig durch zum Beispiel Diffusion erkannt werden. Die Schwingungen werden durch den Hallgeber erfasst, der dafür deutlich hochfrequenter als für die Reifendrehzahl abgefragt werden muss. Weil die Werkstatt meines Vertrauens mir attestierte, dass die Sensoren laut Auslesen der Daten alle in Ordnung sind und senden und sie zudem den Reifendruck erhöht haben, mutmaße ich nun, dass es am unterschiedlichen Profilzustand der Reifen liegt. Das könnte nämlich Abrollumfang und Schwingungsmodus beeinflussen. An dieser Stelle könnte ein TPMS-Rücksetz-Button hilfreich sein, den die Modellreihe laut Internet ja haben sollte, und tatsächlich gibt es den in den unterschiedlichsten Ausführungen. Nur nicht in meinem Fahrzeug. Bei dem wurde offensichtlich wegen der Flottendoktrin begründeten vom Marktnamen nicht nur das Eisheitssystem wegrationalisiert, sondern mutmaßlich auch der TPMS-Reset-Button. Bei der Hauptuntersuchung von Fahrzeugen mit serienmäßigem TPMS wird ein nicht funktionierendes solches mittlerweile glücklicherweise als geringer Mangel nach § 29 StVO im Prüfbericht aufgeführt. Dieser Mangel ist unverzüglich zu beheben. Und jetzt muss ich wohl bis zum Räderwechsel mit Schrödingers Warnleuchte herumfahren. Wenn die leuchtet, kann nämlich was mit dem Reifendruck nicht stimmen, muss aber nicht. Ganz analog zu Schrödingers Katze. Solange ich nicht prüfe, ist der Reifendruck okay und gleichzeitig zu niedrig. Tja, und auf diese Weise bewege ich mich derzeit mit einem quantenmechanisch hochphilosophischen Automobil durch die Gegend. Sollte da die TÜV-Prüfung vor dem Räderwechsel eintreten und mir die unverzügliche Mängelbehebung drohen, kann mich das dennoch nicht schrecken. Immerhin kann sich in der Quantenphysik bei Quantenteilchen kurzzeitig die Entropie und damit auch der Zeitverlauf umkehren, was in meinem Fall in ein quantenbasiertes quasi unverzüglich münden würde. Da soll man mir erstmal das Gegenteil beweisen. Franks Ausfall seines Rekorders thematisiert in der letzten Konserve. Was haben wir gelacht? Nicht. Am Samstag, den 4.2.2023, schrittierte ich mit meiner Holden zum Brungerst. Lavalieren war nämlich nicht, weil mein Rekorder nix aufgezeichnet hat. Ja, ich hatte ihn eingeschaltet. Ja, die Rekord-LED leuchtete. Und ja, ich hatte die Tastensperre drin. Zu Hause löste ich die Tastensperre, während die rote Aufnahme-LED leuchtete, dann stoppte ich die Aufnahme und wie zuweilen benötigte das Teil noch eine Weile, bis die LED erlosch. Dann schaltete ich das Gerät aus, dessen Batterieanzeige übrigens noch grün, das heißt voll anzeigte. Als ich die Datei auf den Rechner kopieren wollte, war da nix, außer den Systemdateien des Rekorders auf der Karte. Ich habe dann den Rekorder getestet. Aufnahme ohne Mikrofon für den Fall, dass ich es nicht richtig eingesteckt hatte. Aufnahme ohne Mikrofon und Rekorder abschalten, ohne vorher die Aufnahme zu stoppen. Egal, was ich versuchte, das Gerät erzeugte Dateien auf der Karte. Ein Fehler war nicht reproduzierbar. Und nu? Wir sind extra Samstag gegangen, weil es nicht regnete und haben eine Strecke gewählt, die wir seit längerem nicht gegangen sind. Ihr hättet mitfiebern können, wie ich auf einer Wiese ertrinken hätte können und wie mich meine Holde ob der dichten Schuhe lobte. Der Sonntag war hingegen regnerisch und unfreundlich. Aber extra für euch haben wir uns trotzdem raustrauen und dabei Ereignisse vom Vortag zusammenfassen wollen. Leider blieb es beim Vorhaben, denn das Wetter lockerte bis nach 16 Uhr nicht auf. Deswegen hier die Highlights des samstäglichen Vergnügens. Im Ort hatte ein Haus gebrannt, ich glaube letzten Donnerstag. Es gab groß aufgebotene Löscharbeiten, die sind da mit ewig vielen Zügen und ganz vielen Fahrzeugen und Rettungssanitätern und weiß der Geier was aufgefahren. Es waren zwei Bungalows und, naja, sie haben es gelöscht. Es ist auf die umliegenden Gebäude nichts übergegriffen, da ist auch ein Kindergarten in der Nähe. Ja, und jetzt ist das Dach mittels Folie abgedeckt und es liegt ein Brandgeruch in der Luft. Immer noch. Das Ding stinkt wie Hulle, wie so ein altes Lagerfeuer. Ja. Und das wollten wir uns mal kurz angucken, so im Vorbeigehen, weil es liegt ja an unserem Standardweg. Und dann sind wir zum Brungerst. Einsteigen wollten wir unterhalb der Eremitage. Das heißt so, weil da hat ganz früher mal ein Eremit gewohnt. Mittlerweile gibt es da immer noch ein Haus. Aber das alte Eremitagehaus, also das alte Eremitenhüttchen, das wurde abgebaut und Steine davon, es waren übrigens auch so Bruchsteine und so ein Zeug, wurden, soweit ich weiß, für die St. Lucia-Kapelle in der Nähe des Industriegebiets oder unterhalb des Industriegebiets gebraucht. Ja, unterhalb dieser Eremitage, wo auch früher mal der Autoschrauber unserer Wahl meiner frühen Jugend war, leider ist er dann nicht mehr, da sind wir halt in den Brunghast eingestiegen und aus dem darüberliegenden Steinbruch lief sehr viel Wasser aus den Bruchsteinhalden. Da kamen richtige Bäche über den Weg. Die Wiese ist auf 30, 40 Metern neben dem Weg noch matschig gewesen. Also ihr müsst euch vorstellen, links aus dem Berg kommt das Wasser, fließt über den Weg und rechts ist eine Wiese, die relativ moderat abfällt. Und die stand halt richtig unter Wasser. Wenn man da reintrat, dann schwappte das bis über die Schuhe. Es war so ein matschiges, nasses Wiesenstück und man hätte fast drin ertrinken können. Also ich, meine Frau, die ist da einfach durchgestiefelt und ich habe dann nachher auch den Weg genommen, den sie genommen hat. Also Augen zu und durch und die Füße blieben trocken. Und dafür hat sie mich gelobt, weil ich unsere Wanderschuhe immer so schön pflege. Ja, aber das konnt ihr jetzt leider nicht hören. Weder das Matschen, noch das Quatschen, noch das Loben. Ja, sehr bedauerlich. Ich kann's euch also nur hier erzählen. Und als wir dann wieder auf dem Weg waren, führte der uns an kleineren Steinkaulen vorbei, wo vormals Steinhauerhütten standen. Wir hatten auch sehr viele kleine Steinbruchbetriebe, also wo einzelne Personen oder vielleicht auch zu zweit Menschen Steine aus dem Berg gehauen und behauen haben. Quasi die Kipper der frühen Zeit. Und diese Steinhauerhütten sind natürlich alle verfallen, aber man kann auch Fundamente sehen und in einer Wand in Richtung einer Halde unterhalb der Eremitage gibt es sogar noch eine Tür. Wobei ich weiß nicht, ob die Tür noch drin ist. Auf jeden Fall ein Eingang. Dummerweise ist das Ganze halt relativ zugewachsen. Da könnte man mal gucken gehen. Es ist also nicht abgezäunt. Ich weiß auch nicht, ob es weit in diesen Berg reingeht. Aber ja, man könnte halt mal schauen. Aber das würde ich mir dann gerne aufheben, wenn ich mal mit dem Frank in der Gegend bin. Denn das könnte das nächste Thema für Nachhall aus ehemals werden. Die Steinhauer in Lindlar und Umgebung mit Berücksichtigung der Sülztalbahn für den Steintransport. Und von diesen Steinkuhlen gibt es halt eine ganze Menge. Wir haben auch einen ausgewiesenen Steinhauerpfad, der an solchen Ruinenresten und Steinkuhlenresten, an vielen Dingen vorbeiführt, mit schönen Schildern, wo vieles drauf erklärt wird und auch so, das habe ich euch auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, mit so Kurbelstationen zwei Stück. Da kurbelt man also mit einem Dynamo, der da integriert ist, quasi ein Akku voll. Und wenn man dann auf den Knopf drückt, dann kann man sich Sachen aus der Neuzeit, aber auch Sachen aus der alten Zeit anhören. Das ist recht schön gemacht, aber es gibt auch noch sehr viel zu lesen, also in älterer Literatur hier über den Ort, wo halt auch Dinge stehen, die auf diesen Tafeln und zum Teil auch auf diesen Aufnahmen halt nicht zu hören sind. Deswegen ist das schon eine recht interessante Geschichte und der werden wir uns dann wohl als nächstes in Nachricht aus ehemals widmen. Das so am Rande und viele Grüße an Frank an dieser Stelle. Man hat auch einige Stellen, die so ein bisschen aussehen wie alten Bergbau, also eine Kuhle in den Berg reingebaut. Und auf der anderen Seite sieht das so aus, als wäre die komplette Masse, die man aus dem Berg rausgekratzt hat, auf der anderen Seite des Weges abgelagert worden, so als Zunge in den Wald hinein. Ganz abgesehen von den riesengroßen Halden von Bruchsteinstückchen, die zum Teil 10, 20 Meter hoch aufgetürmt sind, da wo quasi der Hang relativ moderat ansteigt und plötzlich ist da so eine Riesenhalde. Ja, ein spannendes Gelände. Wer schon mal da war, weiß, wovon ich rede. Wer nicht, der wird sich das dann bei Gelegenheit anhören können. An diesen Sachen sind wir dann vorbeigegangen. Der Weg ging eigentlich, war stellenweise nass, aber nicht matschig, weil er halt zum großen Teil mit Bruchsteinresten durchsetzt ist. Und die Wälder rundherum sind abgeholzt. Wir kamen an dem SPD angelegten Wäldchen vorbei, der aber auch nur aus ungefähr 40 bis 80 Zentimeter hohen Bäumchen, Baumstückchen, Baumzweigchen besteht mit einer ganzen Menge braunen Blättern dran und irgendwelchen Haltestäben, die aber meterweit von den Teilen wegstehen. Also ich weiß gar nicht, wofür die sind. Falls ich davon ein Foto gemacht habe, stelle ich euch das auch noch ein. Ja, dann gingen wir dann so langsam zum Fernsehturm hoch und oben um den Fernsehturm rum, da ist alles ultra matschig von den Baumfellarbeiten und von dem Baumabtransport. Es hat ja die letzten Tage furchtbar geregnet und da war halt eine ganze Menge Eis und Schnee auch vorher gewesen. Das heißt, der Boden, der war auch nicht richtig aufgetaut, sodass er auch nicht so viel von dem ganzen Wasser fassen konnte. Und dementsprechend sieht das da jetzt aus. Also man musste schon aufpassen, dass man da nicht absoff. Und dann kam uns da so eine Familie mit Kinderwagen entgegen, den ich dann empfohlen habe, vielleicht einen anderen Weg zu nehmen, was dann für sie günstiger wäre, weil so mit Turnschuhen und dem Kinderwagen, das hätte nicht wirklich Spaß gemacht. Aber na gut, muss ja jeder selber wissen. Ja, und das war's dann eigentlich quasi auch schon mit dem Lavalieren beim Schrittieren vom Samstag, was ja ausgefallen ist wegen des abgeschalteten Rekorders. Tja, und jetzt kann ich euch eigentlich fast nichts mehr erzählen. Also eine relativ kurze Folge dieses Mal, macht aber nichts. Dafür haben wir ja beim nächsten Mal vielleicht was mehr. Ach so, und dann bin ich heute ja noch mit meinem fast leeren Tank tanken gefahren. Ich habe ihn erstmal dreiviertel voll gemacht, also ich möchte erstmal gucken, wenn es im Tank so ein bisschen hin und her schwappt, ob es dann plötzlich im Auto nach Sprit riecht. Vielleicht kann man dann durch dezente Fahrweise, falls die Pumpe nicht ganz dicht sein sollte im Tank, also dicht eingebaut, moderat fahren, ohne dass das ganze Auto dann unter Benzin steht. Und bei der Gelegenheit waren auch wieder die Reifendrucksensoren an. Wer hätte es gedacht, schon seit heute Morgen. Ich habe dann mal zur Abwechslung Reifendruck abgelassen, weil die hatten den ja auf 2,5 bar hochgepumpt. Er soll vorne haben 2,3, hinten 2,2 bei minimaler Beladung, so wie es im Moment ist. Ich habe jetzt einfach mal vorne auf 2,5 und hinten auf 2,4 gesetzt. Einfach nur, dass ich 0,2 drüber bin und siehe da, ich brauchte gar nicht weit fahren und die Birnchen waren aus. Mal sehen, wie lange das hält und ob sie morgen bei der Fahrt wieder angehen. Keine Ahnung, weil vielleicht zeigt der Reifendrucksensor ja auch einen überhöhten Reifendruck an. Das heißt, wenn man 3 bar drauf macht, dass er dann sagt, nee, du fährst dir jetzt so deine Räder kaputt, weil du eigentlich nur noch auf der mittleren Lauffläche fährst. Ich weiß es nicht. Naja. Apropos quasi unverzüglich und das Gegenteil beweisen, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, denn ich bin da einer höchst interessanten Sache auf der Spur. Wie ihr ja wisst, bin ich die nachfahrende Verkörperung des Piraten Andreas Unerwartet, der ja seinerzeit mit den tapferen Tackerhackern unter Piratenkapitänin Sam gesegelt ist. Und weil er des Schreibens mächtig war, hat er diverse seiner Abenteuer aufgeschrieben. Bedauerlicherweise sind im Laufe der Jahre einige seiner Aufzeichnungen verloren gegangen, aber an einer Stelle hat er mal was von einer mysteriösen weißen Insel geschrieben, die vor der Pirateninsel aufgetaucht war. Das muss in die Schrödinger-Ära gefallen sein, also als Sam irgendwie weg, aber auch da war und man feststellte, dass Geister materialisieren, wenn man ihnen Brokkoli umhängt. Viel ist da nicht überliefert, aber es gibt da einen Podcast, der sich mit dem Thema beschäftigt. Tapfere Tackerhacker. Ich verlinke das mal im Blog. Warum ich aber drauf komme, ich habe eben über nicht näher genannte Kanäle eine Nachricht erhalten, die man in Zeitungen und im Internet vergeblich sucht. Es wird nämlich schon länger gemunkelt, dass weit oben im Norden eine europäische Tiefkühlwarenfirma große Mengen an Tiefkühlware in natürlichen Höhlen im ewigen Eis eingelagert haben soll. Fischstäbchen, Hummer, Erbsen, Möhren, Brokkoli und so ein Zeug, ihr kennt das. Um Energie zu sparen. Wo genau das ist, wissen nur die Kapitäne der Flotte, die das Zeug dorthin bringen und wieder abholen. Das ging lange Zeit gut, aber mutmaßlich wegen des Klimawandels muss es dort in jüngster Zeit größere Schnee- bzw. Eisschmelzen gegeben haben. Dabei soll eine dieser Lagerhöhlen mit Schmelzwasser vollgelaufen sein. Stellt euch das vor, eine riesengroße Halle mit Tonnen tiefgefrorenem Brokkoli. Wasser läuft zwischen die Ware und friert. Die Folge? Eine enorme Gewichtserhöhung. Das Eis dehnt sich aus und plötzlich bricht die komplette Halle ab. Ein unvorstellbarer Brokkoli-Eiswürfel, mehrere hundert Meter lang und breit, bricht aus dem Schelfeis, beginnt langsam gen Süden abzutreiben und verschwindet plötzlich vom Radar. Weg. Von jetzt auf gleich. Einfach so. Puff. Tja, so habe ich auch geguckt, aber dann erinnerte ich mich an die Aufzeichnung meines Vorfahren über eine weiße Insel und die Mengen an Brokkoli und plötzlich war mir klar, dass es da einen Zusammenhang geben muss und einen Zeittunnel. Tja, und plötzlich tauchte dieser Brokkoli-Eisberg in einer anderen Zeit auf, begann zu schmelzen und verlor Brokkoli. Brokkoli aus einer anderen Zeit, der dadurch mutmaßlich einen quantenmechanischen Einfluss auf die Geister ihrer Zeit hatte, sprich ihre flüchtigen, schwingenden, quasi zusammenhaltlosen Atome derart binden konnte, dass sie materialisierten. Also Einfach gesagt. Mutmaßlich ist es ein kleines bisschen komplizierter, weil der Brokkoli die Weichfraulücken in den Gitterzwischenräumen des Hartmann-Gitters blockiert und so die Energiefluktuation einschränkt oder gar gänzlich erliegen lässt. Letzteres hat eine temporale Verzerrung zur Folge, die wiederum Phasenverschiebungen im Astralbereich abschwächt oder aufhebt. Klar soweit? Okay, bislang nur eine Theorie, aber wenn die sich beweisen ließe, bräuchten wir nur noch Brokkoli, welches durch einen Zeittunnel gegangen ist, und die ganzen esoterischen Geisterbeschwörer, Mediums und Glaskugelgucker wären auf einen Schlag arbeitslos. Vielleicht könnte man damit sogar Auren um Kackhörnchen sichtbar machen oder widerlegen und homöopathische Anteile in Zuckerkugeln zum Leuchten bringen. Als Nebeneffekt quasi. Eine Sensation und des Schwurbel-Nobelpreises würdig. Und mit dieser brokkolikalbombigen Aussicht endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 128 vom 9. oder 10.02.2023. Man weiß es nicht genau. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Übrigens, das mit der Luft ablassen in den Rädern hat überhaupt nichts gebracht. Also es hat alles wunderbar funktioniert, bis ich heute Morgen auf der Brücke nach Engelskirchen war. Ja, und dann ging die Warnleuchte wieder an. Und blieb an. Bis nach der Arbeit wieder zu Hause. Irgendwas ist nämlich immer.